Beratungen über den Haushalt für das laufende Jahr begonnen. Dieser ist auch von der Corona-Krise geprägt. Ein radikaler Sparkurs ist nach Aussage von Finanzministerin Heinold allerdings der falsche Weg, um dieser Krise zu begegnen. Stefan Böhnke hat die Debatte verfolgt. Es sei der falsche Zeitpunkt, um sich in ein Schneckenhaus zurückzuziehen, findet Finanzministerin Heinold. Es sei vielmehr die richtige Zeit, um die großen Herausforderungen anzugehen und in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung zu investieren. Man müsse jetzt anpacken und Zukunftsinvestitionen tätigen, um künftigen Generationen nicht nur Schulden aus der Corona-Zeit zu hinterlassen. CDU-Fraktionschef Koch betonte, die Neuverschuldung sei eine Reaktion auf eine Notlage, nicht der Einstieg in eine Laissez-faire-Politik. Oppositionsführer Stegner kritisierte, dass SPD-Anträge zum Haushalt abgelehnt wurden, obwohl seine Partei aus der Opposition heraus auch Verantwortung für das Land übernommen habe, indem sie den Notkrediten zugestimmt hätte. Stegner kritisierte die Kommunikation der Landesregierung und vor allem die Arbeit von Bildungsministerin Prien. Ein Wechsel an der Spitze des Ministeriums sei überfällig, sagte Stegner. Der AfD-Abgeordnete Nobis monierte, Mittel aus den Notkrediten würden für ideologische Prestigeprojekte ausgegeben. In Schleswig-Holstein sollen alle Impfberechtigten über 80 Jahre bis Ende dieser Woche eine Termineinladung bekommen haben. Das hat Gesundheitsminister Garg im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein erklärt. Eine vorherige Aussage hatte für Irritationen gesorgt. Garg hatte wörtlich gesagt, dass diese Gruppe bis Ende dieser Woche abgearbeitet sei. Der Minister betonte, damit habe er nicht die Corona-Impfungen gemeint, sondern die schriftlichen Einladungen zu den Terminen. Welche Auswirkungen die Ankündigung des Impfstoffherstellers AstraZeneca hat, im zweiten Quartal wohl nur die Hälfte der ursprünglich geplanten Dosen an die EU zu liefern, kann Heiner Garg unterdessen noch nicht einschätzen. Ich habe das heute Morgen auch zum ersten Mal gehört. Da bleibt dann erstmal die Spucke weg, das Herz rutscht in die Hose, man kriegt innerlichen Wutanfall, aber es ändert ja alles nichts. Wir werden das auf der nächsten Gesundheitsministerinnen- und Gesundheitsministerkonferenz mit Jens Spahn besprechen müssen. Aber ich sage ganz offen, das ist ein riesengroßer Mist, wenn es so kommt, denn wir müssen schnell impfen, wir müssen schnell durch diese Pandemie kommen. Da sind diese ständigen wechselnden Ankündigungen von Liefermengen einfach Mist, und zwar für sämtliche Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. 10,5 Jahre Haft. So lautet das Urteil des Oberlandesgerichts Celle gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrororganisation IS. Die Einzelheiten von Torben Hildebrand. Ahmad A., besser bekannt als Abu Wallah, war der Vertreter der Terrororganisation IS in Deutschland und galt als führende Autorität. Zu diesem Schluss sind die Richter in Celle gekommen. Der Prediger habe Anhänger dazu animiert, sich dem IS anzuschließen und nach Syrien auszureisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. 3 Mitangeklagte Abu Wallahs wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. Die Männer kannten sich und haben in Einzelfällen auch zusammengearbeitet, so Rosenow. Allerdings, ein organisiertes IS-Netzwerk bildeten die Angeklagten nach Ansicht des Gerichts nicht. Es ist der größte Kokainfund aller Zeiten in Europa. 16 Tonnen der Droge haben Beamte der Zollfahndung im Hamburger Hafen sichergestellt. Der Straßenverkaufswert liegt laut Zoll bei bis zu 3,5 Milliarden Euro. Das Kokain sei in 3 Containern aus Paraguay gewesen. Am vergangenen Wochenende wurden in Antwerpen weitere 7 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Ein 28-Jähriger wurde in den Niederlanden verhaftet. Nach NDR-Informationen soll es sich bei ihm um den Geschäftsführer einer Importfirma handeln, die die Drogencontainer bestellt hatte. NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Service. Vorsicht bitte auf der A20 Lübeck Richtung Bad Segeberg. Zwischen Mönckhagen und Geschendorf, da liegen Gegenstände. Die meisten Blitzer, die hören Sie bei uns, und wir haben 8. Geblitzt wird A23 Heide Richtung Hamburg zwischen Tornisch und Pinneberg Nord. B200 Blitzer Flensburg Richtung Husum direkt bei der Auffahrt der A7. B203 Heide Richtung Büsum vor dem Wörner Kreisel. Dann Neustadt in Holstein, Ostringstadt auswärts beim Neubaugebiet Richtung Lensahn. Lübeck-Stuttgart wird geblitzt, Mecklenburger Straße, Höhe Supermarkt. Kiel auch, Skandinaviendamm, Stadt auswärts, Höhe Königstein. Damm fleht beidseitig Richtung Wilster und Beidenfleet. Und Habi, Ortsmitte beidseitig Blitzer. 0800 22 12800, kostenlose Verkehrshotline. Schleswig-Holstein fährt fair. Temperatur heute ja, bis zu 20 Grad. Genauso warm wie auf dem Mars übrigens. Okay, also tagsüber, ne? Nachts ist etwas kälter als bei uns. Dann sind es da minus 85 Grad. Aber dichte Wolken bei uns, bisschen länger Sonnenschein, trocken bleibt's auch. Und der Wettertrend, morgen dichte Wolken, morgen könnte es ein bisschen Regen geben und am Freitag wechselhaft, aber weitgehend trocken und kühler, nur noch 6 bis 11 Grad dann. Moin, Schleswig-Holstein mittendrin mit Jan Bastik. Wer ist zu Hause? Der Boss. Sabine Schönheit hier was Schönes rübergeschickt gerade über unsere NDR Schleswig-Holstein-App. Sabine schreibt, sie ist mit ihrem Mann 35 Jahre verheiratet und sie machen das wie Uwe Seeler. Uwe Seeler hat nämlich damals gesagt, ich entscheide die großen Dinge und meine Frau die kleinen. Und welche Dinge groß oder klein sind, bestimmt meine Frau. Noch mehr Songs, die sie lieben. NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Oh. NDR 1 Welle Nord, Mittwoch, 24. Februar. Ganz schnelle Frage mal so zwischendurch. Hat dieser Schluck aus diesem legendären NDR 1 Welle Nord Kaffeebecher Ihr Leben verändert? Oh ja! Ja? Oh ja! Ach, sehr gut, okay, alles klar. Dann finde ich, dann soll es Ihnen genauso gehen. Dann spielen wir gleich nämlich mal eine schnelle Runde Dallas oder Derek und dann sind Sie auch ganz nah dran an diesem legendären NDR 1 Hülle Nord Kaffeebecher, den es ja nirgends zu kaufen gibt, sondern nur zu gewinnen. Und zwar jetzt für Sie. Rufen Sie an 01 371 36 00 36, 14 Cent aus dem Festnetz. Mobil kann es abweichen, nochmal 01 371 36 00 36. Und Sie sind ganz nah dran am legendären NDR100 Kaffeebecher. NDR 1, Welle Nord hier, echt ein Knaller, was wir da für Bilder und Videos bekommen aus 211 Millionen Kilometern Entfernung. Geht natürlich um den Mars, gestern haben Sie es ja sicherlich auch schon mal gehört, die allererste Tonaufnahme vom Mars. Das war ja diese hier. Okay, das ist noch so der Mars-Rover, dieses Nii, aber der Wind vor allen Dingen, das ist Marswind. Wissen wir seit gestern. Und das ist sowieso spannend, was dieser Mars Rover da alles entdeckt. Es gibt offensichtlich, und das ist echt eine Sensation, gerade geliefert geworden von diesem Mars Rover, es gibt offensichtlich Leben auf dem Mars. Es gibt sogar Radio auf dem Mars. Heute Morgen direkt vom Mars angekommen, diese exklusive Aufnahme vom Mars Rover übermittelt. Hier, hören Sie mal. Radio Mars Verkehrsservice, Achtung bitte in der Syrtis Major Planitia, da liegen Metallteile und ein Fallschirm auf der Fahrbahn. Und in der Elysium-Region ist der Strom ausgefallen, da hat anscheinend ein kleines Roboterauto einen Kurzschluss verursacht. Das Wetter mit plötzlich herabfallenden Fahrzeugen ist heute nicht mehr zu rechnen. Dafür gibt es Staubstürme mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer in der Stunde. Die Temperaturen liegen zwischen plus 24 Grad am Tag und minus 79 Grad in der Nacht. Hier ist Radio Mars. Guten Morgen, roter Planet mit Alien. Gibt es intelligentes Leben auf der Erde. Ein neues Forschungsprojekt der marsianischen Weltraumbehörde MASA soll Klarheit bringen. Das ist gleich unser Thema und jetzt hören wir Musik von Starship und von 30 Seconds to Mars. Radio Mars. NDR 1 Welle Nord. Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Thank you. 13:30 Uhr, jetzt gibt's die neuesten Meldungen mit Sabrina Prinzen. Guten Tag. Mehr Schleswig-Holstein. NDR 1 Welle Nord Nachrichten. Einfach besser informiert. Zoll stellt im Hamburger Hafen größten Kokainfund aller Zeiten in Europa sicher. Nach Angaben des Zolls waren 16 Tonnen der Droge in mehreren Containern aus Paraguay versteckt. Das Kokain hat einen Straßenverkaufswert von bis zu 3,5 Milliarden Euro. Abschließende Beratungen über den Landeshaushalt für das laufende Jahr. Der Etat ist auch von der Corona-Krise geprägt. Finanzministerin Heinold erklärte, ein radikaler Sparkurs sei allerdings der falsche Weg, um dieser Krise zu begegnen. Jetzt sei vielmehr die richtige Zeit, um die großen Herausforderungen anzugehen und in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung zu investieren. Ermittler versuchen weiter, Ursache für Brand in Büro und Lagerhalle am Flensburger Yachthafen Fahrensodde herauszufinden. Gestern war die Feuerwehr über Stunden im Einsatz, zwischenzeitlich mit bis zu 100 Kräften. Die Halle wurde komplett zerstört, darin waren unter anderem Boote und Fahrzeuge untergebracht. Der Schaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Service. Alle Straßen frei, Blitzer gibt's aber. Die meisten, die hören Sie ja bei uns. Aktuell hätte ich jetzt so 6 im Angebot. A23, Heil Richtung Hamburg, zwischen Tornisch und Pinneberg Nord wird geblitzt. Dann B200, Flensburg Richtung Husum, und zwar direkt bei der Auffahrt der A7. Neustadt in Holstein-Ostring, stadtauswärts. Hier steht ein Blitzer beim Neubaugebiet Richtung Lensahn. Lübeck-Schluttup, Mecklenburger Straße, Höhe Supermarkt, Dampfleth, hier ist auch einer beidseitig, Richtung Wilster und Beidenfleth und Habü, Ortsmitte beidseitig, ist auch nochmal ein Blitzer. 0800 22 12 800, kostenlose Verkehrshotline, Schleswig-Holstein fährt fair. Die Übergangsjacke, ich finde, die ist eigentlich zu dick bei diesem Wetter. Ich bin beim schnellen Hundespaziergang heute ordentlich in Schwitzen gekommen, aber Höchstwerte heute 13 bis 20 Grad, ist ja auch kein Wunder.

jetzt mit einer schönen schnellen Runde Dallas oder Derek und mitmacht Sabine Brost aus Kiel-Friedrichsort. Moin Sabine. Ja, moin, moin Jan. Na, Thema heute ist ja auch, wer so der Boss zu Hause ist. Wer ist denn das bei Ihnen? Ich bin allein. Ich bin der einzige Boss. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man alles immer selber bestimmen kann, oder? Ja, geht so. Wir spielen jetzt eine Runde Dallas oder Derek. Sie kriegen von mir so Film- oder Serienmusiken zu hören. Und sagen mir einfach, um welche Serie handelt es sich. Okay. Bei zwei müssen sie mindestens richtig liegen. Alles klar. Okay, erste Serie ist auf jeden Fall eine Serie aus den 80ern gewesen hier. Welche Serie ist das? Geh los mit so einem Hubschrauber und dann? Dallas. Nee, ist nicht Dallas. Klingt fast so, aber... Derek? Nee, ist auch nicht Derek. So eine amerikanische Serie war das. Ha? Hubschrauber wäre der Tipp. Irgendwie eine Idee, was das sein könnte? Weiß ich nicht. Okay, ist auch schwer. Airwolf wäre das gewesen. Haben Sie es mal gesehen, Airwolf? Ach Gott, ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, das war die Filmmusik. Dann nächste Chance jetzt. Derjenige singt den Serientitel. Achtung. Ja, natürlich. Danke für den Tipp. Haben Sie das geguckt damals, Love Boat? Nein, nein. Ja, aber gut, wenn man ein bisschen sich mit der Musik auskennt, ne? Ja, okay. Gar nicht so meins, glaube ich. Ja, macht ja nichts. Aber einen haben Sie. Und jetzt der Letzte, der muss aber auch sitzen. Ja. Auch eine Sitcom gewesen aus den 80er Jahren und mitgespielt hat Will Smith. Hier. Bel Air? Ja, nochmal bitte. Bel Air? Ja, und wer war er da? Achtung! So, how I became the prince of a town called Bel Air. Prince of ja, Bel Air. Genau! Ah. Ja, wunderbar. Sabine! Jawoll! Das ist er, der MD1-Nord Kaffeebecher. Wird rübergeschickt. Vielen Dank fürs Mitspielen. Oh, toll, Jan, fantastisch. Super, finde ich auch. Ja, ich freue mich, ganz toll. Could you? NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself when those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever Welle Nord hier, sehr spannende Umfrage heute. Wer ist bei Ihnen eigentlich der Boss? Und zwar zu Hause. Da hat sich Kalle gemeldet über unsere NDR Schleswig-Holstein-App. Moin Jan, ganz klar. Ich habe die Hosen an, ich bin der Boss. So denke ich das jedenfalls. Das sagen natürlich meine Frau. Ist aber auch richtig, wenn man der Frau das sagen lässt oder dass sie denkt, dass sie das sagen hat, hat man das als Mann viel leichter, finde ich jedenfalls. So, bis dann erstmal. Schöne Grüße, Kalle. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken, mm-hmm. We're nothing.

loving combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Welle Nord. Wir lieben Musik. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Und vom Hamburger Zoll wäre eigentlich etwas fürs Guinness-Buch der Rekorde. Mehr dazu jetzt bei Sabrina Prinzen. Mehr Schleswig-Holstein. NDR 1 Welle Nord Nachrichten. Einfach besser informiert. Guten Tag, es ist 14 Uhr. Zoll stellt im Hamburger Hafen so viele Tonnen Kokain sicher wie noch nie in Europa. Finanzministerin Heinold betont in Haushaltsdebatte Notwendigkeit von Investitionen in der Krise. Viele Schulträger im Land fordern mehr Geld für Schulsozialarbeiter. Das Wetter, ein paar Wolken, dazu Sonne bei bis zu 20 Grad. Eine solche Kokainmenge ist bisher noch nie in Europa sichergestellt worden. Beamte der Zollfahndung haben im Hamburger Hafen 16 Tonnen der Droge beschlagnahmt. Aus Hamburg berichtet Benedikt Strunz. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die Drogencontainer bestellt hatte. In Kiel diskutiert der Landtag über den Haushalt für das laufende Jahr. Die Corona-Krise hinterlässt Spuren, doch ein radikaler Sparkurs wäre jetzt falsch, sagte Finanzministerin Monika Heinold. Es wäre die falsche Antwort, sich jetzt ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil. Denn jetzt ist der Zeitpunkt, um die großen Herausforderungen auch anzugehen, die wir haben und die wir alle sehen. Beim Klimawandel, bei der Digitalisierung, bei der Bildung. Wir müssen jetzt auch anpacken, damit wir der zukünftigen Generation nicht eine doppelte Rechnung übergeben, indem sie nicht nur die Schulden zurückzahlen müssen, sondern auch noch sehen, dass Zukunftsinvestitionen verschlafen wurden. Bildungsministerin Prien sollte gehen. Die SPD hat ihre Forderung bekräftigt, dass die Ministerin abgelöst werden sollte. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner sagte im Landtag, Prien habe in der Corona-Krise gezeigt, dass sie überfordert sei. Land auf Land abstehen Bildungsministerinnen und Bildungsminister in der Kritik. Und sie haben es wirklich nicht leicht. Aber das, was sie in Schleswig-Holstein erleben, hat schon eine besondere Qualität. Berichte im Parlament, die schon am selben Tag nicht mehr dem entsprechen, was an den Schulen angeordnet wird. Ein Totalversagen beim Digitalpakt. Landeselternbeiräte, Gewerkschaften, Schulleitungen, Lehrkräfte, die sich regelmäßig vor den Kopf gestoßen fühlen, das ist nicht hinnehmbar. Wenn man die Leistungskriterien anlegt, Frau Ministerin, die Sie so gerne im Schulbereich anwenden, dann ist ein Personalwechsel an der Spitze des Bildungsministeriums längstens überfällig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fast die Hälfte aller Schulträger im Land fordert mehr Geld für die Schulsozialarbeit. Bisher hätten sich rund 100 Schulträger einer entsprechenden Resolution angeschlossen, sagte der Vorsitzende des Schulverbandes Albersdorf Bartelt. Der Verband hatte die Resolution gestartet und wirbt derzeit um Mitzeichner bei den anderen Trägern im Land. Die Frist dafür läuft bis Ende März. Im April wollen die Schulträger die Resolution an die Landesregierung übergeben. Schulsozialarbeiter ermöglichen nach Bartels Angaben vielen Jugendlichen überhaupt erst den Start ins Berufsleben, weil sie erzieherische Aufgaben mit übernehmen, die die Elternhäuser oft nicht mehr leisteten. Nach den Durchsuchungen in Kaltenkirchen im Kreis Segeberg sind die beiden Verdächtigen entlassen worden. Das teilte die Polizei mit. Allerdings lagen gegen einen der beiden 2 Haftbefehle wegen anderer mutmaßlicher Delikte vor. Deshalb wurde der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Heute Morgen hatten etwa 40 Beamte mehrere Wohnungen und Gewerbeobjekte in Kaltenkirchen durchsucht. Die Beweismittel werden jetzt ausgewertet. Die beiden Männer stehen im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Der 35-Jährige soll zudem für mehrere Einbrüche verantwortlich sein. NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Service. Alles gut, alle Straßen frei, nichts gemeldet. Blitzer gibt's. Die meisten Blitzer, die hören Sie bei uns und wir haben 6. A23, Heide Richtung Hamburg, zwischen Tornisch und Pinneberg Nord. Dann Blitzer B200, Flensburg Richtung Husum, direkt bei der Auffahrt der A7. Neustadt in Holstein, Ostring, stadtauswärts, hier beim Neubaugebiet Richtung Lensahn. Lübeck-Schluttup, Mecklenburger Straße, Höhe Supermarkt. Dampfleth, beidseitig Richtung Wülster und Weidenfleth. Und Habi, Ortsmitte, beidseitig Blitzer. 0800 22 12 800, kostenlose Verkehrshotline. Schleswig-Holstein fährt fair. Und echt ein überflüssiges Utensil, was ich heute mitgenommen habe. Es ist die Wollmütze. Habe ich auch locker im Auto gelassen. Das ist ja totaler Quatsch heute bei 13 bis 20 Grad. Auch mal länger Sonnenschein, neben so ein paar dichten Wolken. Auf jeden Fall bleibt es heute auch trocken. Und der Wettertrend morgen, dichte Wolken, bisschen Regen möglich. Am Freitag wechselhaft, aber weitgehend trocken, wird kühler. 6 bis 11 Grad. Moin, Schleswig-Holstein mittendrin mit Jan Bastik. Und mit dieser kleinen Umfrage heute, wer zu Hause bei Ihnen eigentlich der Boss ist. Da hat Mike geschrieben, Mike H. über unsere NDR Schleswig-Holstein-App. Moin Jan, schreibt Mike.